Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 405, an Schiller. Die gute Nachricht, dass Ihre Arbeit fordert, ersetzt mir einen längern Brief, den ich sonst nicht gern entbehre. Sie erhalten hierbei einen kleinen Aufsatz über einige Punkte, die ich in diesen Tagen noch lieber mündlich mit Ihnen abgehandelt hätte. Ich denke, wenn wir die Sache noch einige Male recht angreifen, so muss sie sich geben. Ich habe gestern das Kapitel von der Elektrizität in Greens Naturlehre gelesen. Es ist so vernünftig geschrieben als unvernünftig das von den Farben. Allein wie fand er es auch durchgearbeitet und vorbereitet? So viel ich jetzt übersehen kann, wird die Farbenlehre, wenn man sie recht angreift, in Absicht auf ihren Vortrag einen Vorzug vor der elektrischen und magnetischen haben, weil wir bei ihr mit keinen Zeichen, sondern mit den Verhältnissen und Wirkungen sichtbarer Naturverschiedenheiten zu tun haben. Zugleich erhalten Sie einen Nachtrag von Freund Hirt über seinen Laokoon. Böttiger hat nach seiner beliebten Art meinen Aufsatz über diese Materie an jenen Freund verraten, und dieser ist dadurch in die größte Bewegung gesetzt worden, wie der Nachtrag ausweist. Bemerkenswert ist es, dass er seine Beispiele von Bareliefen hernimmt, die als subordinierte Kunstwerke schon allenfalls etwas weiter gehen dürfen. Dass er aber von der Familie der Niobe schweigt, einem Kunstwerk auf der höchsten Stufe, das aber freilich seiner Hypothese nicht günstig ist. Wäre nur die Gruppe selbst glücklich in Paris angelangt und wieder aufgestellt, so möchten unsere Saalbadereien hierüber sämtlich in Rauch aufgehen. Man fängt in Paris schon an, sich über den üblen Zustand der hingeschafften Kunstwerke zu beklagen, so wie unser Meier versichert, dass zum Beispiel die Cäcilie von Raphael gar nicht zu transportieren gewesen sei, weil der Kreidengrund sich an vielen Stellen gehoben hatte, der also durch die Erschütterung gewiss abgefallen ist. Wie finde ich Herrn Posselt glücklich, dass er sich über den Sukzess dieses übermächtigen und übermütigen Volks bis tief in die Eingeweide freuen kann. Leben Sie recht wohl, es steht mir jetzt noch einige Wochen manches bevor. Ist aber der Geburtstag vorbei, so komme ich, um an Ihren Arbeiten teilzunehmen. Grüßen Sie Ihre liebe Frau, Weimar, am 17. Januar 1798. G.